amazing. Über deine Nachtwache heim, yeah. Wie kann man nur so ein Bastard sein? Du willst mir zeigen, wie man rappt. Alter, lass mal sein. Für deine Scheiße braucht man nur einen Wasserstein. Du schaust mir in die Augen und du sagst, ich mach alles kaputt. Ich komme hier rein und haue alles in Asche und Schutt. Du schaust mir in die Augen und ich denk mir, es geht nicht mehr. Dachte, wir kommen nie wieder zum Reden mehr. Ja, doch. Doch du erzählst mir einen Witz und ich muss lachen. Und ich erzähl dir einen Witz und du musst lachen. Yeah, alles was damals passiert ist, wird vergessen. Und ich starr dich an, du starrst mich an und wir küssen uns, yeah. Doch du erzählst mir einen Witz und ich muss lachen. Und ich erzähl dir einen Witz und du musst lachen. Yeah, alles was damals passiert ist, wird vergessen. Und ich starr dich an, du starrst mich an und wir küssen uns. Du weinst in deine Box, verkauft sich schlecht. Ich habe gerade im Hilton Hotel ausgecheckt. Du weinst in deine Platte, kam nicht mal in die Charts. Yeah, das ist der Grund, warum dich keiner mag, yeah. Du schaust mir in die Augen und du sagst, ich mach alles kaputt. Ich komme hier rein und taue alles in Asche und Schutt. Du schaust mir in die Augen und denk mir, es geht nicht mehr. Dachte, wir kommen nie wieder zum Reden mehr, yeah. Doch du erzählst mir einen Witz und ich muss lachen. Und ich erzähl dir einen Witz und du musst lachen, yeah. Alles was damals passiert ist, wird vergessen. Und ich starr dich an, du starrst mich an und wir küssen uns, yeah. Doch du erzählst mir einen Witz und ich muss lachen. Und ich erzähl dir einen Witz und du musst lachen, yeah. Alles was damals passiert ist, wird vergessen. Und ich starr dich an, du starrst mich an und wir küssen uns.